Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. Erster Teil: Jäger und Gejagter. Man weiß nie, wann das Dasein zerbricht und das Leben aus der Bahn geworfen wird, das eben noch sorglos und vertraut war und im nächsten Augenblick zum Albtraum wird. Man versucht, aufzuwachen und in die Wirklichkeit zurückzukehren. Aber der Traum ist die Wirklichkeit. Man fühlt sich sicher, hat mehr als die Hälfte seines Lebens hinter sich, findet sein Glück im Gewohnten, dankbar, dass man es geschafft hat, Liebe zu finden, wenn auch spät. Dass man ein Kind in die Welt gesetzt hat, das das Geschlecht weiterführen wird. Vielleicht eine altmodische Haltung. Doch Kontinuität spielte eine Rolle für mich, als ich am Rande der 50 erkennen musste, dass ich nun dem Tod näher war als der Geburt. Es hatte mit dem Beep des Handys begonnen. Ich hätte das Gespräch nicht annehmen sollen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Man weiß ja nicht, was einem entgeht. Und obwohl ich älter geworden war, war ich noch nicht so alt, die Chancen nicht zu ergreifen, die sich mir boten. Ich lag auf dem Bauch und fühlte die Sonne auf meinen Rücken brennen. Die kleine Bucht unter mir war menschenleer. Es war eine von vielen, die das Meer seit Jahrtausenden in die Küste der Costa Brava geschnitten hatte, eine, die nur vom Meer zugänglich war. Die Felsküste fiel steil ab. Einige Kilometer nördlich verlief die französisch-spanische Grenze und südlich von mir begann die Touristenhölle. Das Meer lag azurblau und schneidend wie eine retuschierte, computerproduzierte Postkarte unter der klaren, goldenen Sonne. Ich lag so, dass ich einen guten Schusswinkel über das Meer und den schmalen Sandstreifen der Bucht hatte, der durch einen Felsüberhang von neugierigen Augen geschützt war. Ein perfekter Ort, um allein zu sein. Oder allein zu zweit, dachte ich auf Dänisch, wie so oft, wenn ich allein war und auf einen Hit wartete, wenn ich meine Gedanken auf die wenigen Hundertstelsekunden konzentrierte, die mich vom Augenblick der Wahrheit, von Erfolg oder Fiasko trennten. Ich beobachtete die Rennboote weit draußen im offenen Meer. Das eine raste in hohem Tempo die Küste entlang und zog einen, wie mit dem Lineal gezeichneten Kielwasserstreifen hinter sich her, während das zweite den Kurs änderte, die Geschwindigkeit drosselte und die kleine Bucht ansteuerte. Es war ein 20 Fuß langes, glänzend weißes Motorboot. Auf dem Vordeck lag eine junge Frau, die lediglich mit einer schwarzen Ray-Ban-Sonnenbrille bekleidet war. Der Mann stand mit nacktem Oberkörper am Steuer und beobachtete die Wassertiefe auf dem Echolot. So nah an der Küste konnte es gefährliche Klippen geben, aber er wusste offensichtlich, wie er die Enge zwischen den beiden Riffen befahren musste. Ich war infolge eines Tipps hier an der Costa Brava gelandet. Es war so wie immer. Ich verfügte über ein weitverzweigtes Netz von Informanten, die mich über das Tun und Lassen bekannter Leute auf dem Laufenden hielten. Sie nannten mir das Ziel und gaben mir die nötigen Rohdaten, mit denen ich dann selber für die Logistik sorgen, das Gelände erkunden und den Hit vorbereiten musste. Es hatte mich die vergangenen 14 Tage gekostet, um das Ziel, das sich hier in der Unschuld seiner Unwissenheit der Küste näherte, zu treffen. Wenn eine neue Regierung antritt, nachdem die alte die Freuden der Macht lange Jahre genossen hatte, sollte sie sich ein wenig sorgfältiger umschauen. Besonders wenn die neue Regierung auf Gott, König und Vaterland setzt und die Fahne der Moral so hoch hebt, dass sie die Bodenhaftung verloren hat. Der Mann manövrierte das Boot sicher an die Küste. Das Motorengeräusch verklang und das Boot trieb langsam die letzten Meter, bis der Mann den Anker warf. Ich hob den Apparat. Ich wusste, dass ich richtig gewählt hatte, als ich mich für das 400 mm Tele entschieden hatte. Sie war wohl Anfang 20 mit einem glatten, braunen Körper, auf dem die schwarzen Schamhaare in der Sonne glänzten. Sie war gut gebaut, weder zu dünn noch zu dick. Sie erinnerte mich an jemanden, aber ich konnte sie nicht einordnen. Er war Ende 40, dunkler Latino-Typ mit glatt rasiertem Gesicht und dichtem schwarzen Haar. Er hatte kräftige Arme und Schultern, aber ein beginnender Bauch unter dem schwarzen Brusthaar enthüllte, dass er nicht mehr in bester Form war. Ich drückte meinen schweißigen, aber ruhigen Zeigefinger auf den Auslöser, ließ den Motor laufen und nahm eine schnelle Serie auf, bevor ich noch ein wenig auszoomte, so dass ich ein klares Bild von dem Mädchen schießen konnte, während das Gesicht des Mannes dahinter ebenfalls scharf zu erkennen war. Er sagte etwas zu ihr, und sie lächelte. Dann nahm sie Taucherbrille und Schnorchel und ließ sich ins Wasser gleiten. Der Mann setzte ein kleines Gummiboot ins Wasser und ruderte zum Strand. Er legte eine Decke auf den Sand und stellte einen Picknickkorb darauf. Aus dem Korb ragte ein schlanker Flaschenhals. Die Frau schwamm dicht heran, warf Schnorchel und Brille zu dem Mann hinüber, der sie auffing. Sie rief ihn, und er stürzte sich ins Wasser und kraulte mit langen Zügen ins tiefere Wasser. Die Frau folgte ihm. Ich wechselte den Film und ließ den Motor Bild auf Bild von dem Paar im Wasser schießen. Die Frau zog ihm die Badehose aus. Er war stark. Er hob sie über den Wasserspiegel und küsste ihre Brüste. Der Motor, der Spiegelreflex, machte Geräusche wie sirrende Peitschenschläge. Schweiß durchnässte mein T-Shirt. Ich spürte, wie sich auf dem Rücken ein großer Fleck ausbreitete. Sie waren wie ausgelassene Hundewelpen. Er schwamm zwischen ihre Beine, hob sie zur Hälfte aus dem Wasser und ließ sie nach hinten fallen, so dass die sprühenden Tropfen ihre Körper wie eine Glorie umgaben. Dann schwamm sie zu ihm, legte ihm die Arme um den Hals und schlang ihre Beine um seine Lenden. Ein schönes Bild, voll Liebe und Erotik, und doch enthüllte es nicht das Eigentliche. Dass man die Penetration nicht sehen konnte, machte es nur noch prickelnder. Ich verschoss auch ein paar Filme von dem anschließenden Beischlaf auf der Decke am Strand, obwohl diese Bilder unverkäuflich waren. Das war nicht mehr erotisch, sondern pornografisch. Und ein Pornograf war ich nicht. Hinterher lagen die beiden in der Sonne und sahen glücklich aus. Wie Menschen, die sich in ihrer Nacktheit sicher und unbeobachtet fühlen, die sich allein im Paradies wähnen und die Schlange vergessen, die die Form eines knapp halb Meter langen japanischen Tele hat, das die glückliche Sekunde einfängt und für alle Ewigkeit und für die Augen aller Menschen einfriert. Der Mann rieb sie mit Sonnenöl ein, und aus meiner Erfahrung wusste ich, dass das beste Bild, das Bild, das mein Bankkonto in den nächsten Jahren vielleicht um $200,000 anwachsen lassen würde, das am wenigsten sexuelle und am meisten erotische war. Das schoss ich, als der Minister die Füße seiner Geliebten in die Hände nahm und langsam und sinnlich massierte. Sie saß den Oberkörper zurückgelehnt und gestützt auf ihre ausgestreckten Arme und schaute auf einen Punkt hinter seinem Kopf. Ihr Gesicht war ruhig und zufrieden. Um ihre Lippen spielte ein kleines Lächeln, als er erst ihren großen Zeh in den Mund nahm und dann zärtlich, wie ein kleines Kind einem Bonbon, jeden einzelnen ihrer wohlgeformten Zehen lutschte. Bingo! Ich wollte gerade wegroppen, um dem Pärchen noch ein wenig Zweisamkeit zu gönnen, ehe ihr Glück und ihr Leben für immer zerstört würden, als in der Tasche neben mir das Handy piepte. Unten am Strand konnten sie das leise Beep unmöglich hören. Sie waren zu weit weg. Aber mächtige Männer sind mächtig geworden, eben weil sie einen sechsten Sinn haben, ein Gespür für Gefahren. Jedenfalls hob er im selben Augenblick, in dem mein Telefon klingelte, den Kopf und schaute mit zusammengekniffenen Augen zu mir empor. Wir machten die gleiche Bewegung. Ich angelte in der Tasche nach meinem Handy, während er ebenfalls eines aus dem Korb zog, eine Taste drückte und dabei zu meinem Versteck hinaufschaute. Ich kroch vom Felsrand zurück. Daran hätte ich denken müssen. Natürlich hatte er ein, zwei Leibwächter in der Nähe. »Hallo?« Am anderen Ende meldete sich eine Frauenstimme. Sie sprach meinen Namen dänisch aus, wie man ihn schreibt. »Lime.« Ich ziehe es vor, ihn Englisch auszusprechen. Lime, wie die kleine grüne Limone. Peter Lime? Ihre Stimme war klar, jünger und ohne einen für mich erkennbaren Dialekt. Wer spricht da? Clara Hoffmann, polizeilicher Nachrichtendienst Kopenhagen. Verdammt nochmal, woher haben Sie die Nummer? Ich robbte rückwärts, bis ich sicher war, dass ich mich aufrichten konnte, ohne vom Strand aus gesehen werden zu können. Das T-Shirt klebte am Rücken, als ich rasch zu meinem Auto hinunterging. Das ist doch egal. Haben Sie einen Moment Zeit? Nein, habe ich nicht. Es ist ziemlich wichtig. Bestimmt. Aber ich habe keine Zeit. Ich möchte Sie gerne sehen. Ich bin nicht in Madrid. Mein Auto stand an der Stelle, wo die kleine Schotterstraße, die über die Felder führte, abrupt an zwei Felsblöcken endete. Der Hirte, den ich bei meiner Ankunft bemerkt hatte, stand immer noch dort, inmitten seiner Schafe. Wo sind Sie denn gerade? Ich sehe nicht, was sich das angeht. Es wäre schon wichtig, dass wir uns so schnell wie möglich treffen. Ich rufe aus Madrid an. Sie sind sich Ihrer Sache offenbar sehr sicher. Sie helfen Ihrem alten Vaterland bestimmt gern. Ich schulde Dänemark nichts. Ihr Lachen war ebenso melodisch wie Ihre Stimme. Ich wohne im Hotel Victoria. Okay. Ich klappte das Handy zu und trabte zu meinem Wagen. Es war ein neuer vierradgetriebener Jeep. Ich warf die Kameras auf die Rückbank und startete, sodass der Schotter nach hinten spritzte. Der Hirte drehte langsam den Kopf, als wäre er selber eine Kamera, die auf ein Stativ montiert war, und folgte mir mit den Augen, als ich mich holpernd und schlingernd von der Küste entfernte. Mein Hauptquartier hatte ich 50 Kilometer südlich in dem kleinen Ferienort Ljanka aufgeschlagen. Obwohl ich den Jeep durch die Haarnadelkurven heizte, ging die Fahrt langsam voran, sodass es schon auf 3 Uhr zuging, als ich in Ljanka ankam. Die Stadt briet in der Siesta-Hitze. Wir hatten erst Anfang Juni, aber es war bereits sehr warm. Mein Hotel lag unten am Hafen und hatte einen schönen Naturstrand. Er war von Familien bevölkert. Die Stimmen drangen wie durch weiche Watte zu mir herüber. Es gab eine Zeit, in der ich über das Familienglück am Strand die Nase gerümpft hätte, über all diese Väter, Mütter und Kinder, die rotfleckig zusammensaßen und an sich selbst genug hatten. Es gab eine Zeit, in der ich ein kleines bisschen neidisch gewesen wäre, obwohl ich es nie zugegeben hätte. Aber jetzt ging es mir gut mit den Freuden und Sorgen der Familien. Ich hatte ja selber eine. Ich freute mich auf nichts so sehr wie darauf, zu Amelia und Maria Luisa nach Hause zu kommen, nach Haus in meine Stadt. Ich war für meinen Wahlspruch bekannt gewesen, dass Wölfe am besten allein leben und jagen. Ich habe ihn als den einzig Richtigen empfunden. Ich hatte geglaubt, dass es einen Unterschied zwischen allein und einsam gibt und dass ich zwar allein war, aber nicht einsam. Doch mittlerweile hatte ich verstanden, dass ich ebenso allein wie einsam gewesen war. Ich nahm ein Bad und packte meine Sachen, ehe ich in Madrid anrief. Oskar erschien in der Regel gegen 4 Uhr nachmittags in seinem Büro, während viele Büros in Madrid erst wieder um 5 aufmachten. Allmählich änderten sich diese Zeiten. Der Tagesrhythmus wurde immer europäischer, aber Leute in der klassischen Siesta-Zeit anzutreffen, war nach wie vor schwierig. Das waren die Stunden, die für Geschäftsessen, die Familie und Affären in versteckten Hotelzimmern genutzt wurden. Ich hatte die Nummer von Oskars derzeitiger Geliebten, aber dort würde ich nur im Notfall anrufen. Daheim bei der Gattin würde man ihn fast nur sonntags antreffen. So hatten sich Oskar und Gloria arrangiert. Gloria war groß und noch immer sehr attraktiv, aber auch sie konnte nicht länger verbergen, dass wir uns alle den 50 näherten. Das schien sie nicht weiter zu bekümmern, die neben der Verwaltung ihrer blühenden Anwaltskanzlei dafür Sorge trug, von jüngeren Liebhabern in ihrer Attraktivität bestätigt zu werden. Wenn es um die Liebe geht, sind die Spanier ein nüchternes Volk, und weder Oskar noch Gloria liebäugelten mit der Scheidung. Sie passten gut zusammen, und ihr Privatleben und ihre gemeinsamen Geschäfte waren derart miteinander verquickt, dass die einzigen, die von einer Scheidung profitiert hätten, die Anwälte gewesen wären, die das gemeinsame Vermögen hätten entwirren müssen. Sie waren beide meine Freunde und meine Geschäftspartner, und wir kannten uns seit mehr als 20 Jahren. Wir hatten uns in den chaotischen, hoffnungsvollen Jahren nach Francos Tod kennengelernt. Oskar war ein 2 Meter großer deutscher Journalist, der damals für eine Reihe kleiner linker Blätter schrieb. Und Gloria war eine schöne Jurastudentin, die ihre Mitgliedskarte der illegalen kommunistischen Partei wie eines der verschwundenen Kronjuwelen des Zaren bei sich trug. Wir hatten eine kurze, heftige Affäre miteinander gehabt. Aber damals haben wohl alle mit allen geschlafen. Damals, als wir, ohne rot zu werden, Genossen sagten und die Liebschaften schnell und ohne bitteren Nachgeschmack endeten. Bei Oskar und Gloria war das etwas anderes. Sie verliebten sich überstürzt und blieben gegen alle Wetten zusammen, aber ohne dass in den letzten Jahren die Treue eine große Rolle gespielt hätte. Wir sind zusammen jung, arm und revolutionär gewesen, und wir sind zusammen reich geworden. Die beiden waren meine zweite Familie. Vom Zimmertelefon rief ich Oskar an. Er nahm sofort ab. Alter Junge, schieß los. Das hätten wir. Und? Setz den Apparat in Gang. Du bist ein tüchtiger, zynischer Kerl. Es ist ein bürgerlicher Minister. Sonst würdest du auch Ärger mit Amelia kriegen. Er mochte Amelia, aber er hat es nie verdaut, dass ich geheiratet hatte und meiner Frau treu war. Ich bring das Material morgen vorbei. Was ist mit einem Anwalt? Ich hab sie auf einem öffentlichen Strand aufgenommen. Wie öffentlich? Vollkommen öffentlich. Kein Privatgelände. Jeder, der ein Boot hat, kann ihn benutzen. Wann kommst du nach Haus? Ich fahre jetzt nach Barcelona und nehme dort den ersten Flieger. Okay. Signing off, old boy. In seiner Stimme lag Zufriedenheit, die bei ihm heutzutage fast nur noch durchklingt, wenn es Geld zu verdienen gibt. Ich meldete mich im Hotel ab und ging zu dem Jeep, in der einen Hand die Reisetasche, über der Schulter meine Fototasche mit den Negativen. Schräg vor dem Jeep hielt ein neuer schwarzer Mercedes. Zwei Männer lehnten mit verschränkten Armen an dem Wagen. Der eine würde keine großen Schwierigkeiten bereiten. Er war ein kleiner, korpulenter Mann mit einem breiten, kräftigen Gesicht unter einem kahlen Schädel. Er schien in schlechter Form zu sein. Der andere war um die 30, hatte muskulöse Oberarme und ein selbstsicheres Lächeln unter der schwarzen Sonnenbrille. Aber auch er wirkte nicht gerade zäh. Er ähnelte einem Bodybuilder, keinem Kämpfer. Es waren aufgepumpte Muskeln. Der Hirte hatte geplappert. Der Hirte konnte lesen und schreiben. Zumindest die Zahlen und Buchstaben auf der Kfz-Nummer des Jeeps. Der Dicke schaute mich herausfordernd an. Oje, hijo de puta. Selber Hurensohn. Der Gorilla trat einen Schritt vor und versperrte mir den Zugang zum Jeep. Du versperrst mir den Weg. Der Dicke zeigte auf meine Fototasche. Abliefern. Das ist Privateigentum. Die Filme. Die Kameras kriegst du zurück. Abliefern. Ich stellte die Reisetasche auf den Asphalt, schob die Fototasche auf den Rücken. Der Gorilla beging den Fehler, die Hand vorzustrecken, als wollte er mir die Tasche von der Schulter reißen. Ich ergriff seine Hand, trat einen kleinen Schritt zurück, so dass ich seinen eigenen leichten Drall nutzte, packte seinen kleinen Finger und drehte ihn um, während ich gleichzeitig seinen Arm herumriss und nach oben drückte. Er japste überrascht, aber der Ton blieb ihm im Hals stecken, als ich ihm mein Knie in die Hoden rammte, während ich weiter an seiner Schulter zog, bis das Gelenk knackte. Mit hohlem Stöhnen sank er vor mir zusammen. Ich nahm meine Reisetasche. Der kleine Fette trat von dem Mercedes weg und hob abwehrend die Arme. Ich ging an ihm vorbei, warf meine Taschen in den Jeep und fuhr los. Meine Hände zitterten ein wenig, mein Hemd war im Rücken durchgeweicht. Erst im Flugzeug nach Madrid fühlte ich mich ganz sicher. Die Plaza Santa Ana stellte den Mittelpunkt meines Barrio dar, meinen Ort auf der Welt. Ich bin dort als junger Mann fast zufällig hingeraten und habe, wenn ich in Madrid war, an verschiedenen Stellen rundherum gewohnt. An der einen Seite des rechteckigen Platzes stand das Teatro Real, an der anderen das große weiße Hotel Victoria. Die Längsseiten bestanden aus hohen, alten Wohnhäusern mit Cafés und Restaurants im Parterre. In einem dieser Häuser hatte ich vor mehreren Jahren schließlich eine Eigentumswohnung im obersten Stock gekauft. Eine fantastische Wohnung in einer fantastischen Lage, an einem begrünten Platz mitten in der Stadt. Bäume spendeten an heißen Sommertagen Schatten. In der Mitte des Platzes spielten im weichen, violetten Abenddunkel Kinder auf den weißen Steinen, während die Mütter und Väter auf den Bänken saßen, plauderten und gleichzeitig die Kleinen beobachteten, die in ihren blauen Schuluniformen noch ein wenig die Freiheit genossen, ehe sie ihr spätes Abendessen einnehmen mussten. Jedes Mal, wenn ich von meinen Reisen nach Hause kam, blieb ich gern einen Moment stehen und schaute die Cerveceria Alemana als Fixpunkt links von mir über den Platz. Zuerst sah ich meine Tochter. Sie hüpfte mit der verbissenen Konzentration einer fast Siebenjährigen über ein Seil, das zwei ihrer Freundinnen immer schneller schwangen. Mit ihrem schwarzen Haar und der olivenfarbenen Haut ähnelte sie eher ihrer Mutter, aber sie hatte meine blauen Augen und langen Gliedmaßen geerbt. Sie hatte ein feines, rundes Gesicht und einen Mund, der gern lachte. Das Seil traf sie am Knöchel, und ich sah den Ärger in ihrem Gesicht, aber sie akzeptierte die Spielregeln und nahm das Seil, so dass nun ihre Freundin hüpfen durfte. Ich entdeckte Amelia, die auf einer Bank saß. Wir waren seit 8 Jahren verheiratet. Ihr Haar wurde allmählich grau, aber das war nicht zu sehen, da sie es tönte. Noch immer war sie schlank und auf undefinierbare Weise schön, nicht klassisch schön, aber sie war das Licht jeder Gruppe. Amelia ruhte in sich und in ihrem Glauben an das Leben. Und die kleinen Lachfalten um Augen und Mund fand ich einfach nur reizend. Ich war dankbar, dass sie sich entschieden hatte, den Rest ihres Lebens mit mir zu verbringen. Ich nahm die Reisetasche und ging zu ihr hinüber. Willkommen zu Hause, Liebster. Amelia erhob sich von der Bank. Ist alles gut gegangen? Alles klar. Ich umarmte Amelia und küsste sie auf den Mund, länger als sie es in der Öffentlichkeit mochte. Aber die Erinnerung an den Leibwächter des Ministers ließ mich nicht los. Sie machte sich frei, und es herrschte einen Augenblick Verlegenheit. Ich blickte zu Maria Luisa hinüber. Sie war jetzt wieder an der Reihe beim Seilspringen. Sie hat dich diesmal sehr vermisst. In diesem Augenblick entdeckte mich meine Tochter. Sie hörte mitten in einem Sprung auf, kam auf mich zugespurtet und drückte sich an mich. Sie legte mir die Arme um den Hals und zupfte an meinem kleinen Zopf, den ich mir ein Jahr zuvor zugelegt hatte, als mein Haar langsam dünner wurde. Sicher ein Zeichen, dass ich nicht älter werden wollte, aber diese kleine Eitelkeit gönnte ich mir. Ich setzte Maria Luisa ab und lauschte ihrem Wortstrom, der mich innerhalb weniger Minuten auf den neuesten Stand brachte, was dumme Lehrerinnen, bescheuerte Jungen, verräterische Freundinnen und ein Knie anging, das mit Jod bestrichen worden war, weil sie es sich aufgeschlagen hatte. Wir setzten uns auf die Bank und ich nahm Maria Luisa auf den Schoß. Sie kuschelte sich an mich, während wir über das schöne warme Wetter und andere Alltäglichkeiten sprachen. Dann sprang Maria Luisa von meinem Schoß und lief zu ihren Freundinnen. Amelia schmiegte sich an mich. Sie spürte, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. »Na, Liebster? Wie war's denn?« Ich erzählte, und sie unterbrach nicht. Mein Beruf war sicher das, was in unserer Ehe am unklarsten war. Ich wusste nicht, was Amelia von meinem Job eigentlich hielt. Ob sie ihn im Grunde verachtete, aber weder sich noch mir gegenüber wagte, ihrer Verachtung Ausdruck zu geben. Es war eben meine Arbeit, und sie verschaffte uns ein finanziell sorgloses Leben. Wirst du Schwierigkeiten bekommen? Ich glaube nicht. Und wenn, müssen sich Oscar und Gloria und ihre Anwälte darum kümmern. Du musst die Fotos ja nicht veröffentlichen. Hältst du auf einmal zu einem bürgerlichen Minister? Ich zog sie fester an mich. Nein. Nein, sie verdienen schon, was sie kriegen, aber ich will nicht, dass du Probleme bekommst. Ich bin ein großer Junge. Ich weiß, aber trotzdem... Mach dir keine Sorgen. Wir saßen Arm in Arm und redeten über alles und nichts. Ich genoss es, ihr zuzuhören und zu spüren, wie Ruhe einkehrte. Nach einer Weile näherte sich eine Frau unserer Bank, um die 40, gekleidet mit einem blauen Rock, der genau über dem Knie endete, und einer passenden blauen Jacke über einer weißen Hemdbluse. Sie hatte ihr Haar zurückgekämmt. Das gab ihrem Gesicht einen jungfernhaften, strengen Ausdruck, aber ihre Augen waren freundlich. »Peter Lime?« Sie sprach meinen Namen dänisch aus. Amelia erhob sich. So hörte sie meinen Namen nur selten. »Clara Hoffmann.« Die Frau streckte mir die Hand entgegen, wie unter Dänen üblich. Ich stand auf und drückte sie. My wife, this is Clara Hoffmann, Amelia, from Copenhagen. Ich hatte Amelia von dem Telefonat erzählt. Die beiden Frauen gaben sich ebenfalls die Hand und musterten sich. Dann wandte sich Clara Hoffmann wieder auf Dänisch an mich. Sie müssen entschuldigen, dass ich mich so aufdränge. Ich wollte mir an dem schönen Abend nur die Beine vertreten und da habe ich Sie hier sitzen sehen. Woher wussten Sie, dass ich es bin? Ich habe Fotos von Ihnen gesehen. Da waren Sie zwar noch jünger, aber Sie haben sich ja kaum verändert. Naja, und ich dachte, wir könnten bei der Gelegenheit vielleicht einen Termin vereinbaren. Amelia sah mich mit einem leicht ironischen Lächeln an. Warum geht ihr nicht rüber ins Alemanna, während ich Maria Luisa hochbringe? Dann könnt ihr miteinander reden, auf Dänisch. Okay. Ich erwiderte ihren Blick und küsste meine Frau. Sie sah ein wenig überrascht aus. Sie konnte Liebkosung vor einer fremden Frau eigentlich nicht leiden, aber jetzt freute sie sich, dass ich meine Liebe so offen zeigte. Ich führte Clara Hoffmann in die Cerveceria Alemanna auf der anderen Seite des Platzes. Sie hatte flache Schuhe an und reichte mir nur bis zu den Schultern. Das Café war fast voll, aber zufällig erhoben sich am Fenster drei junge Leute und mit leichtem Druck geleitete ich Clara Hoffmann an den Tisch. Edel, edel und gut beleuchtet. Das ist ja fast der Titel einer Erzählung von einem der ganz berühmten Gäste dieses Hauses. So? Von wem denn? Hemingway. Ein sauberes, gut beleuchtetes Café. Tja, wo ist der nicht gewesen? Sie angelte eine Zigarette aus ihrer Tasche. Ich reichte ihr Feuer. Sie hatte fast graue Augen, die einen fesselten. Sie wirkte selbstsicher, ein wenig kühl und abwesend. Ich bin ein großer Hemingway-Fan. Man sagt sogar, der Tisch, an dem wir jetzt sitzen, sei sein Stammtisch gewesen. Hier hatte er im Bürgerkrieg gesessen und geschrieben, während die Faschisten die Stadt bombardierten. Aber Sie wollen wahrscheinlich nicht über Hemingway reden. Wollen wir uns nicht duzen? Wie in Dänemark üblich? Dann darf ich dich zu einem Glas Wein einladen? Danke, gern. Felipe kam an unseren Tisch und wir redeten ein wenig über Wind und Wetter. Seit meinen Jugendtagen kenne ich ihn als Kellner im Alemanna. Mit dem Geschirrtuch überm Arm nahm er meine Bestellung entgegen. Ein Glas Rotwein für die Dame aus Dänemark, ein Zitronenwasser für den Herrn, eine Portion Garnelen in Knoblauch und einen Teller Serrano-Schinken. Noch auf dem Weg zur Theke brüllte er die Bestellung durch den Raum. Ich machte ein paar Bemerkungen über ihn, erzählte, wann ich ihn kennengelernt hatte. Clara Hoffmann nahm einen letzten Zug von ihrer Zigarette, drückte sie aus und sah mich an. Ich habe ein paar Fragen. Nur um der Ordnung willen, könntest du dich irgendwie ausweisen? Selbstverständlich. Sie reichte mir ihren Dienstausweis. Sie war also 43. Ich hatte sie jünger geschätzt. Ich gab ihr den Ausweis zurück. Kriminalinspektorin. Nobel. Da ist nichts Nobles dabei. Es klang nicht bitter, aber doch etwas resigniert. Ich will dich nicht lange aufhalten. Es sind nur ein paar Fragen. Nur zu. Am Telefon hast du etwas abweisend geklungen. Die Situation war ungünstig. Entschuldige. Laila Petrova? Sie beobachtete meinen Gesichtsausdruck. Ich dachte kurz nach und schüttelte den Kopf. Sagt dir nichts? Überhaupt nichts. Wer ist das? Heute 48 Jahre alt. Kastanienbraunes Haar, vermutlich gefärbt. Schlank, 1,75 groß, Körperbau normal. Meist sehr geschmackvoll gekleidet. Ovales Gesicht, glatt nach ein paar Schönheitsoperationen. Dank Kontaktlinsen manchmal blaue, manchmal braune Augen. Fotogen, Kunsthistorikerin, zweimal verheiratet. Den Namen des ersten Ehemannes kennen wir nicht. Später mit einem russischen Maler, von dem sie vor 10 Jahren geschieden wurde. Geborene Nielsen, nehmen wir an. Sagt mir überhaupt nichts. Liest du keine dänischen Zeitungen? Felipe knallte die Gläser, Flaschen und Tapas und das weiße Kassenzettelchen auf den Tisch. Die Garnelen brutzelten in Öl und Knoblauch, der geräucherte, luftgetrocknete Schinken war in rasierklingendünne Scheiben geschnitten. Nein, nur wenn ich über Ausschnitte stolpere. Ausschnitte? Ich bin Berufsfotograf. Meine Firma beliefert die ganze Welt mit Fotos und natürlich haben wir ein Ausschnittbüro beauftragt, damit wir sehen, wer unsere Bilder benutzt. Falls jemand das Copyright vergessen haben sollte. Ja, natürlich. Sie lächelte verlegen und fischte ein Stück Schinken vom Teller. An der rechten Hand trug sie einen dünnen Goldring mit blauen Saphiren, aber keinen Ehering. Dann kennst du die Geschichte also nicht. Laila Petrova ist verschwunden. Sie war Leiterin eines der neuen großen internationalen Kunstmuseen in Dänemark. Du weißt schon, Kulturjahr und so weiter. Sie ist verschwunden und hat den Rest des Ausstellungsbudgets mitgenommen. Ungefähr 4,5 Millionen Kronen. Beeindruckend. Aber warum kommst du nach Spanien, um mir von einem cleveren Frauenzimmer zu erzählen, das mit der Kasse stiften geht? Ich habe nie von ihr gehört. Das hätte ich dir auch am Telefon sagen können. Ja. Aber dann hätte ich dir das hier nicht zeigen können. Clara Hoffmann zog eine Dokumentenmappe aus ihrer Tasche, der sie ein Schwarz-Weiß-Foto entnahm. Sie hielt es mir vor die Nase und betrachtete wieder sorgfältig mein Gesicht. Es war ein übliches Agenturbild, 26 mal 36 Zentimeter, scharf, aber offensichtlich die Kopie eines Bildes, kein Abzug direkt vom Negativ. Auf dem Foto sah man eine junge, blonde Frau, die mit zusammengekniffenen Augen etwas schräg rechts neben den Fotografen schaute. Sie hatte langes, glattes Haar, das über die Schultern fiel und genau über den Brauen abgeschnitten war. Das Foto musste um 1970 aufgenommen worden sein. Viele Mädchen hatten damals diesen Marian Faithful-Schnitt. Sie trug ein nicht ganz zugeknöpftes Blümchenhemd. Sie lächelte. Im Hintergrund erkannte man die Konturen einiger Fischkutter. Sie hielt den oberen Teil eines Gitarrenhalses mit einem Griff, der einen Akkord andeutete. Es war Sommer. Es war ein charmantes, fröhliches Bild. Am linken Rand sah man einen bärtigen Mann, der das Mädchen bewundernd anlächelte. Seine Blickrichtung in Verbindung mit dem Wimpel auf einem der Kutter verlieh dem Bild einen goldenen Schnitt, so dass der Blick des Betrachters unwillkürlich auf die Augen und den lächelnden Mund des Mädchens gelenkt wurde. Ich hatte das Gefühl, sowohl sie als auch das Foto schon einmal gesehen zu haben. »Ein schönes Bild.« Sie drehte das Foto um. Unten stand mit schrägen, handschriftlichen Buchstaben »Limes Foto«. Ich schaute auf, und Clara Hoffmann sah mir in die Augen. »Eben. Limes Foto?« Fragezeichen. »Und Lime? Lime, das musst du sein.« Das Foto weckte Erinnerungen. Vage. Ich suchte den Bildtext, aber da stand nur maschinengeschrieben, Bildtext nicht auffindbar, vermutlich Dänemark, 15. Juni 1970. Ich habe tausende und abertausende Bilder in meinem Leben aufgenommen. Ich nahm mir das Foto aus der Hand. 15. Juni 1970? Ich wusste, ich kannte das Mädchen auf dem Bild. Okay. Ist sie das? Laila Petrova, ja. Als junge Frau. Sie heißt nicht Laila. Sie heißt Lola? Lola Nielsen, Jensen, Pettersen, irgendein Allerweltsname. Also ist es dein Foto? Ich glaube schon, ja. Ich glaube. Aber warum ist das ein Fall für den polizeilichen Nachrichtendienst? Ist das nicht eher was für die Betrugsabteilung? Wer ist der Mann auf dem Bild? Ich betrachtete ihn. Er war auch um die 20, vielleicht jünger. Aber er war nicht im Fokus. Das hätte die Bildkomposition zerstört. Nicht zufällig war er leicht verschwommen, damit das Hauptmotiv klar im Vordergrund stand. Er hatte einen schwarzen Vollbart und einen halblangen Pagenschnitt. Ich weiß es nicht. Interessiert ihr euch für ihn? Lass uns einfach sagen, wir sind interessiert an ihr und deswegen auch an Limes Bild. Ich dachte, dass du vielleicht das Negativ hättest. Und dass es noch andere Fotos auf dem Film geben muss. Wenn es mein Bild ist, habe ich das Negativ. Möglicherweise. Wenn ich das Negativ habe, kann ich es womöglich finden. Wenn ich es finde, gibt es vielleicht andere Bilder. Wer ist der Mann? Er wird seit über 20 Jahren gesucht. Er ist Deutscher. Einer seiner vielen Namen ist Wolfgang. Er war in der Roten Armee-Fraktion, wird auf der ganzen Welt wegen Mord, Brandstiftung, Bankraub und Entführung gesucht. Meine deutschen Kollegen dachten, als die DDR zusammenbrach, sie hätten ihn, aber er löste sich in Luft auf. 15 Jahre hat er als Mechaniker in der DDR gelebt. Einer meiner deutschen Kollegen hat das Foto in der Bild am Sonntag gesehen, dann hat er uns kontaktiert. Wir hatten keine Ahnung, dass Wolfgang dänische Verbindungen hatte. Wo ist das Bild aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mal sicher, ob es meins ist. Es ist immerhin 30 Jahre alt. Behalte das Foto, ich habe mehrere Abzüge. Denk drüber nach. Wühl in deine Erinnerung. Guck in dein Archiv. Ihre Stimme war am Schluss scharf geworden, als ob es keine freundschaftliche Unterhaltung mehr wäre, sondern ein Verhör. Ich werde sehen, was ich machen kann. Felipe? Felipe kam. Ich bezahlte und gab ihm wie immer ein gutes Trinkgeld. Ich stand auf. Ich rufe dich an. In ein paar Tagen. Genieß Madrid unterdessen. Ich nahm meine Fototasche und verließ das Lokal mit einem merkwürdigen Gefühl. Die Zeit, aus der das Bild stammte, kehrte nach und nach zurück. Als ich nach Hause kam, hatte ich die Erinnerungen von mir geschoben. Erst in der Nacht, als ich, wie es häufig der Fall ist, nicht schlafen konnte und auf unserer geräumigen Dachterrasse saß, dachte ich wieder daran. Ich trank eine Cola, rauchte in der warmen Nacht eine Zigarette, hörte von der Plaza den Pulsschlag der Stadt und das Bild aus der Vergangenheit begann Konturen anzunehmen. Ich sah mir das Foto an. Es war auf einem Gartenfest in Boense aufgenommen und in der Lokalzeitung abgedruckt worden, die es an eine Agentur weiterverkauft haben musste. Lola war 20 und wohnte in derselben Wohngemeinschaft wie ich. Sie wollte Folksängerin werden, ein weibliches Gegenstück zu Bob Dylan. Wir hatten ein paar Mal miteinander geschlafen. Sie ist nachts in mein Zimmer gekommen, aber sie ist in viele Zimmer gegangen. Es war eine WG, in der man der bürgerlichen Eifersucht zu Leibe rücken wollte. Das gelang natürlich nicht, aber Lola schien mit der nagenden Schlange Eifersucht am wenigsten Probleme zu haben. Die Probleme schaffte sie selber, weil sie attraktiv war und in verliebten Männern Besitzdenken aufkommen ließ. Der Mann auf dem Bild hieß nicht Wolfgang. Sein Name war Ernst gewesen. Er war jung, erst 18 und kam aus Hamburg. Er war linksorientiert, aber ich erinnere mich nicht, dass er mit dem Gedanken an Bomben liebäugelte. Er nahm an den Diskussionen über die Notwendigkeit der Gewalt im Kampf gegen den bürgerlichen Staat teil, aber darüber schrieben andere ja sogar in bestimmten Zeitungen. Er war bis über beide Ohren in Lola verliebt gewesen, die mit ihm gespielt und mit ihm geschlafen hatte und dann in mein Bett oder das eines anderen gewechselt war. An mehr erinnerte ich mich nicht. Ich glaube nicht, dass ich seither in den vergangenen 30 Jahren an Lola gedacht habe. Ich stand auf und ging in mein Atelier, um die Fotos aus Katalonien zu entwickeln und zu vervielfältigen, damit Oskar nicht enttäuscht war, wenn er ganz sicher am frühen Vormittag auf der Matte stand, um meinen neuesten Scoop zu bewundern. Das konnte ich besser als jeder andere, mich an die Beute heranschleichen und sie in all ihrer Nacktheit enthüllen. Oskar kam gegen 10. Als es klingelte, erkannte ich sofort Oskars insistierende Art, den Klingelknopf zu drücken. Geld war für ihn mittlerweile ein ebenso starkes Aphrodisiakum, wie es früher mal ein wohlgeformter Arsch gewesen war. Wir hatten uns im Frühjahr 1977 kennengelernt, in dem sich Spanien so kolossal veränderte. Die Umwälzungen in Spanien in jenem Jahr waren ebenso einschneidend wie die 1989 beim Fall der Berliner Mauer in ganz Europa. In jenem Frühjahr, knapp 2 Jahre nach Francos Tod im Siechbett, waren wir uns mitten in der Nacht in einer kleinen Bar in der Calle Echegaray begegnet, wo ich weiter oben in der Straße in eine kleine Pension gezogen war. Er war mir sofort ins Auge gefallen. Er war sehr groß, etwas über 2 Meter, und hockte mit einem großen Glas Bier in der Hand, seltsam plump auf einem der niedrigen Hocker, die an Melkschemel erinnerten. Er hatte langes Haar und einen dichten Vollbart wie die meisten damals. Ich war in Begleitung eines Kollegen von Reuter, der uns miteinander bekannt machte. Oskar war freier Journalist aus Westdeutschland. Ich war freischaffender dänischer Fotograf, der angeheuert worden war, um Fotos über die Demokratisierung in Spanien zu machen. Der eben heimgekehrte Kommunistenchef Santiago Carrillo sollte seine erste öffentliche politische Versammlung in Valladolid abhalten. Und wir nahmen Oskar in unserem Mietauto mit, damit er eine Story für seine deutschen Zeitungen und Zeitschriften bekam, linke Blätter, die nur schlecht zahlten. So fing es an, durch einen Zufall. Ich ließ Oskar herein und wir umarmten uns. Wir waren wirkliche Freunde, obwohl wir im Grunde sehr verschieden waren. Oskar und Gloria waren sicher viel linker eingestellt gewesen als unser einer, der einfach dem Zeitgeist folgte. Sie hatten aufrichtig an die neue Gesellschaft geglaubt. Für sie standen Revolution und Sozialismus einmal tatsächlich vor der Tür. Wie so viele liebäugelten Oskar und Gloria damals in ihren Äußerungen mit der Gewalt. Theoretisch. Als dann die Schrecken der chinesischen Kulturrevolution bekannt wurden, war Gloria enttäuscht und ehrlich schockiert, während Oskar das eher von oben herab abtat. Das Fundamentalistische in ihrer politischen Überzeugung verschwand zugunsten des Individuellen und Naheliegenden. Und wir fingen an, Geld zu verdienen. Das ist ja gut dazu geeignet, Leute zu verändern. Wir waren nicht gleich, aber wir mochten die gleiche Musik, die gleichen Filme und die gleichen Bücher. Und puritanisch waren wir alle nicht. Wir waren der Meinung, das Leben sei dazu da, gelebt zu werden. An die Revolution dachte keiner mehr von uns. Wir gingen ins Atelier hinauf. Oskar kannte den Weg und ging voran, mit sicherem, selbstbewusstem Gang ganz der Mann mit Erfolg. Auch heute trug er wieder einen seiner eleganten, lässigen, maßgeschneiderten Anzüge mit Seidenhemd, aber ohne Schlips. Ich zeigte ihm die Bilder. Er schnalzte beeindruckt mit der Zunge. Ich hatte 10 Farbabzüge und 10 Schwarz-Weiß-Bilder gemacht. Das ergab einen schönen, kleinen Bilderroman. Das Motorboot fährt in die Bucht. Sie baden nackt. Sie lieben sich vielleicht im Wasser. Sie liegen zusammen am Strand. Der Minister nuckelt an ihren Zehen. Ich hatte die Abzüge so ausgesucht, dass die Klatschblätter oder Zeitungen der meisten Länder einen davon gebrauchen konnten, je nachdem, an welcher Stelle sich Blatt oder Nation auf der Borniertheitsskala befanden und was die Tradition gebot. Gute Arbeit, Peter. Wirklich gut. Oskar beugte sich über meinen Arbeitstisch und sah die Serie noch einmal sorgfältig durch. Die Agentur gehörte uns und Gloria. Ospi News nannten wir unsere eingetragene Aktiengesellschaft. Mein Name hatte nie unter einem einzigen Skandal- oder Paparazzo-Foto gestanden, das ich im Laufe der Jahre geschossen hatte. Außerhalb unserer Szene war mein Name unbekannt, aber so gut wie jeden Tag tauchte ein urheberrechtlich geschütztes Foto von Ospi News in irgendeinem Wochenblatt oder einer Tageszeitung der Erde auf. Und jeden Tag klingelte Geld in der Kasse. Wir hatten Filialen in London und Paris und machten viele andere Fotos, nicht nur von berühmten Leuten. Aber das richtig große Geld brachten nun mal die Bilder von Prominenten in privaten Situationen. Oskar richtete sich auf und sah mich an. Die sind noch mehr wert, als du denkst. Er ist noch nie lange genug Minister, um außerhalb Spaniens besonders bekannt zu sein. Oskar setzte sein Wolfslächeln auf. Peter, alter Junge, du weißt nicht, wer sie ist. Ich wartete. Oskar las Illustrierte in 17 Sprachen. Er studierte den Jetset der Welt mit der gleichen Feinfühligkeit, wie ein Börsenspekulant Kurse studiert. Italien. Das Ariana Falaccia. Sie muss es sein. Ich schaute mir das Bild an. Er hatte recht. Sie war nahe daran gewesen, auf dem letzten Festival in Cannes einen Preis einzuheimsen. Stimmt. Wo sind die sich bloß über den Weg gelaufen? Das alte Ferkel ist an einer von Berlusconis Fernsehstationen beteiligt. Außerdem hat er Geld wie Heu. Wahrscheinlich hat er sie in einer Zeitung gesehen und sie mit seinem Privatjet abholen lassen. Lecker Mädchen. Jetzt wird sie noch berühmter und er wird darüber stolpern. Willst du ein Bier oder einen Kaffee? Cola. Ich holte 2 Cola aus dem Kühlschrank und stellte sie vor uns auf den Tisch. Oskar sah mich an. Was ist los, Peter? Vielleicht sollten wir die Finger davon lassen. Da steckt 1 Million drin. Oder mehr. Du musst deinen gewichtigen Grund haben. Den habe ich auch. Ich erzählte ihm die Geschichte. Wir werden Gloria gleich einweihen. Aber ich sehe eigentlich kein Problem. Du hast nichts falsch gemacht. Sie waren auf öffentlichem Gebiet. Dein Name wird nicht genannt. Er hatte recht. Und ich nickte. Aber ich hatte nach wie vor das Gefühl, dass wir es sein lassen sollten. Wir geben der Sache ein paar Tage. Oskar stand auf, um Gloria anzurufen. Ich hörte, wie er sie in die Geschichte einweihte. Er stand an meinem Schreibtisch und ich sah, wie er das schwarz-weiße Foto aus der Vergangenheit in die Hand nahm. Er warf einen Blick darauf, legte es wieder hin. Dann nahm er das Foto erneut in die Hand, während er Gloria plötzlich ganz geistesabwesend in seinem langsamen, akzentreichen, aber korrekten Spanisch antwortete. Abrupt wandte er sich zu mir. 16 Uhr? Ich schüttelte den Kopf. Um 4 hatte ich einen Termin bei den Japanern. Ich brauchte das, das merkte ich. Ich hatte diese merkwürdige Unruhe im Körper. Peter kann nicht. 18 Uhr? Er schaute auf die Rückseite des Fotos. Ich nickte und er gab Gloria einen Kuss durch den Hörer. Wer ist die mystische Frau? Weiß ich nicht genau. Ich erzählte ihm von der Frau vom polizeilichen Nachrichtendienst in Kopenhagen. Und? Hast du die Negative? Warum bist du so interessiert an einem alten Foto? Kennst du sie? Nein. Aber sie ist schön. Auf eine mystische, geheimnisvolle Art. Als ob sie sagen würde, ich habe viele Geheimnisse. Nur ein starker Mann kann den Schlüssel dafür finden. Es ist schwer, mich aufzuschließen. Aber wenn du es schaffst, wird die Belohnung groß sein. Das war typisch Oskar. Das war sein Blick auf die Frauen. Er eroberte sie, fand ihre Geheimnisse, und wenn er ihren Körper und ihre Seele zu kennen meinte, fingen sie schnell an, ihn zu langweilen. Hast du sie? Ich wies auf die feuersicheren Stahlschränke an der einen Wand. Du weißt, ich schmeiße nie ein Negativ weg. Die sind ja sicher irgendwo. Das Foto sagt mir nichts, aber es wird schon irgendwo sein. Also wirst du es finden? Das hat keine Priorität. Es ist ein echtes Leimfoto. Ist alles drin. Schnitt, Spannung, Mystik, Unruhe, Gefahr, Freude. Du warst schon gut, als du noch jung warst. Er steckte die Bilder mit dem Minister und der italienischen Schauspielerin in einen Umschlag, tätschelte mir die Wange und verließ das Atelier. Ich ging zu den Stahlschränken und schloss den ersten auf. Da steckte ein großer Teil meines Lebens, eingepackt in kleine Vierecke aus grauem, weichem Negativpapier. Die Negative waren nach Jahren geordnet. Auf jedes Päckchen hatte ich Datum und Thema der Bilder notiert. Es gab Tausende davon. Ich bin in meinem Leben viel herumgekommen, aber bei meinen Bildern habe ich immer Ordnung gehalten. Und nun lagerte diese in Hundertstelsekunden eingefrorene Zeit hübsch geordnet in Stahlschränken. Aber nicht vollständig. Das Negativ konnte auch in meinem Geheimarchiv sein, von dem nicht einmal Oskar wusste. Ich habe meine Negative nicht nur stets mit Sorgfalt behandelt, ich habe auch die besten und umstrittensten immer als Lebensversicherung, als Pension und als Summe meines Lebens betrachtet. Seit meiner Jugend habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, Negative von besonderen Fotos an meine Eltern zu schicken. Ich legte das Negativ in einen an mich adressierten Umschlag, den ich wiederum in einen an meine Eltern gerichteten Brief steckte. Sie wussten, dass sie den Umschlag bloß annehmen und hüten mussten, bis ich nach Hause kam. Wenn ich sie dann in unregelmäßigen Abständen in Dänemark besuchte, öffnete ich die Umschläge und legte sie in einen Koffer, der nach und nach immer wieder durch einen größeren ersetzt werden musste. Zurzeit war es ein stattlicher weißer Samsonite-Stahlkoffer mit Zahlenschloss. Es durfte nämlich nur einen Koffer geben. Das war ein Teil des Rituals und der selbstgestrickten Legende. Nicht nur das Negativ meines berühmten Fotos der nackten, sich sonnenden Jacqueline Kennedy befand sich in meinem Koffer oder andere Bilder, die mir ein Vermögen eingebracht hatten. Da gab es auch ein Landschaftsbild, das mir etwas bedeutete. Das erste Bild, das ich selbst entwickelt und abgezogen hatte. Es gab Negative aus dem Iran, aus Dänemark, aus meiner Kindheit und Jugend, von fast vergessenen Geliebten und Freundinnen. Die ersten Bilder von Amelia und der neugeborenen Maria Luisa. Es war ein Nostalgiekoffer, in dem ich die Archivalien meines Lebensabenteuers aufbewahrte. Für keine anderen Augen als die meinen bestimmt. In meinem wechselvollen Dasein war der Lebenskoffer Tagebuch und fester Halt für mich. Nach dem Tode meiner Eltern hatte er bei Amelias Vater Obdach gefunden. Obwohl wir manche Dinge sehr verschieden sahen, wusste ich, dass er mir vertraute und mich respektierte, ja, mich sogar gern hatte, weil er merkte, wie bedingungslos ich seine einzige Tochter und seine Enkelin liebte. Ich suchte eines der eher pornografischen Negative aus und legte es mit Zeit und Ort in einen an mich gerichteten Umschlag, den ich mit einem kleinen Gruß an Amelias Vater in einen größeren Umschlag steckte. Das Bild mit der mystischen Frau konnte gut in dem Koffer in Don Alfonsos Haus außerhalb von Madrid liegen. Ich checkte meine E-Mails und beantwortete ein paar Briefe, aß ein schnelles Sandwich und ging in die Sommerhitze des Nachmittags hinaus zum Karate-Studio der Japaner um die Ecke. Sie waren alte Freunde und meine Trainer seit 20 Jahren. Das Karate-Training hielt mich körperlich in Form. Überdies schätzte ich die Unterhaltungen mit dem alten Trainer Suzuki, der das Talent hatte, das Dasein aus der Distanz zu beobachten und ihm eine Perspektive zu geben, die über den Alltag hinausreichte. Oskar hingegen hatte sich aufs Golfspielen gestürzt, mit einer Leidenschaft, die nur Männer mittleren Alters in ein neues Laster investieren können. Dabei war er viel zu groß, um richtig gut zu sein, aber er arbeitete daran, als gälte es Leben oder Tod. Die Madrider Hitze schlug mir ins Gesicht, als ich aus der Tür trat. Ich ging am Café Viva Madrid vorbei und die paar Meter zur Calle Eschegaray, die eine der ältesten Straßen Madrids ist. Ich steckte meine Briefe ein und ging vergnügt weiter. Kneipen und kleine Pensionen liegen hier dicht beieinander. Der Bürgersteig ist schmal, so dass man sich an die Hausmauern drücken muss, wenn Autos durchrattern. Plötzlich versperrten mir zwei Männer den Weg. Sie waren groß, Mitte 30, trugen gut sitzende Anzüge. Der schlankere von beiden sprach mich mit meinem Namen an, und noch während er mir erklärte, dass ich festgenommen sei, hatte der andere mit sicherer Expertenbewegung meine Arme auf den Rücken gedreht und die Handschellen zuschnappen lassen. Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Erster Teil: Jäger und Gejagter. Es sprachen Erzähler und Peter Leim, Dietmar Müß. Clara Hoffmann, Lena Stolze. Oskar, Dietrich Matausch. Calvo Carrillo, Robert Galinowski. Amelia, Nadja Schulz-Berlinghoff. Ton: Iris König und Kaspar Wollheim. Regieassistenz: Anuschka Trocker. Texteinrichtung und Regie: Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Dramaturgie: Lutz Volke.